Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Der Hubschrauber war das Lieblingsspielzeug des Actionkinos der 1980er Jahre. Doch im aktuellen Actionkino sieht man sie immer seltener. Im Kino Neustadt Renegades wird zwar ein kleines Revival versucht, aber das scheitert. Und das liegt vielleicht auch daran, dass der Helikopter allmählich von der Drohne abgelöst wird. Hartwig Tegeler widmet seine Top 5 der Filmgeschichte des Helikopters. Würden Sie jetzt den Film starten? Wir machen eine Bruchlandung. Halte dich fest. Ich muss ihn sofort evakuieren. Wir schicken Ihnen einen Kampfhubschrauber rüber. Nach oben 10. Wir machen einen kleinen Rundflug. Lust auf einen Film? Platz 5. Mission Impossible von Brian De Palma. 1996. Das Kino und die Gravitation wie Aerodynamik stehen natürlich im permanenten Widerspruch. Wenn Jean Reno den Hubschrauber in der Luft hält, um John Voight vom Hochgeschwindigkeitszug zu sammeln, der prügelt sich stattdessen da selbst noch mit Tom Cruise, was den Piloten schließlich zwingt, in den Ärmelkanaltunnel zu fliegen. Dass Cruise und Voight dort an die Kufen des Helis hüpfen, ich meine, das zeigt doch, was man mit diesem technischen Gerät, Kino-Wundermaschine, so alles anstellen kann. Streiten sollten wir uns nur noch darüber, ob Jean Reno oder... Platz 4, San Andreas von Brad Peyton, 2015. Ja, oder ob The Rock der bessere Pilot ist. Ich mach nur meinen Job, man. Egal, wo man mich braucht. Und Dwayne Johnson alias Rettungsflieger Ray flutscht, ja, er flutscht mit seinem Hubschrauber in eine Schlucht so eng, dass man feuchte Hände bekommt, um eine junge Frau aus ihrem Auto zu retten, das in den Canyon-Felsen hängt. Da ist sie. Dass der Hubschrauber Macht evoziert, Größenwahn und die Hybris des Menschen befeuert, er könne mit dieser technischen Maschine die Naturgesetze außer Kraft setzen, naja, dazu gibt's wohl keine Fragen mehr. Seien wir ehrlich, wenn sich der Heli im Film erhebt, dann hat er schon was Erhabenes, eine echte Männermaschine. Und die meisten Herren am Steuerknüppel haben natürlich gedient im Irak oder Afghanistan. Also, was ist der größte Unterschied zwischen den Rettungseinsätzen da drüben und dem, was Sie hier tun? Dass wir nicht beschossen werden. Gibt's eigentlich im Kino auch Hubschrauberpilotinnen? Platz 3. Das fliegende Auge von John Badham, 1983. Apropos Hybris. Aufgrund ihrer Flexibilität muss man die Hubschrauber nur mit technischem Hightech-Zeug aufpimpen. Und schon wird aus der Flug zusätzlich die perfekte Überwachungsmaschine. Es handelt sich dabei also um eine totale Kontrolle aus der Luft. Ah, Kompliment, er kann wirklich denken. Im Vorspann zu Das fliegende Auge erfahren wir übrigens: Die Hardware, die Waffen und Überwachungssysteme, die in diesem Film gezeigt werden, sind echt und befinden sich in den Vereinigten Staaten heute im Einsatz. Am Ende vernichtet Roy Scheider als aufrechter Police Officer den Wunderhubschrauber, diesen feuchten Big Brother-Traum. Das war 1983, lange vor der Entwicklung von Überwachungs- und Tötungsdrohnen, mit denen per Joystick aus dem Bunker in der US-Wüste Krieg, nein, nicht gespielt, sondern geführt wird. Platz 2. Black Hawk Down von Ridley Scott. 2001. Wir haben einen abgestürzten Black Hawk in der Stadt. Dass sich die omnipotente Waffe Kampfhubschrauber dann doch irgendwie Gravitationskräften unterwerfen muss, zeigt Ridley Scott, wenn der Marine in Mogadischu aus dem Heli fällt und dann, kleine Rakete nur, von der Schulter abgefeuert, Absturz. Das war's dann mit dem Wahn von der unbesiegbaren Kriegsmaschine. Was für eine narzisstische Kränkung. Die gilt es wettzumachen. Platz 1. Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, 1979. Die mörderische Wucht des Kavallerieangriffs hat historisch später die Hubschrauberstaffel übernommen. Wenn die Hueys losfliegen am Morgen, das war die Luftkavallerie, dann erklingt das aus dem Western so vertraute Trompetenangriffssignal. Mit seinen Hueys, eigentlich konzipiert als Rettungs-, später eingesetzt als Kampfhubschrauber, greift der Wagner wie Napalm besessene Colonel Robert Duvall an. Auf dem Kopf den Kavalleriehut, auf der Zunge markige Filmgeschichte schreibende Sprüche. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Er attackiert nicht Indianer, sondern Charlie, den Vietcong, massakriert von oben vielleicht ja aber auch nur, in Anführungsstrichen, die Zivilbevölkerung. Im Prolog von Apocalypse Now mischen sich in die Klänge des Doors-Songs The End die schneidenden Geräusche der Rotorblätter. Hubschrauber delirieren durchs Bild und der Dschungel verglüht in den Explosionen der Napalmbomben. Bei Coppola ist der Hubschrauber ganz Teil des Wahnsinns des Krieges, wie Metapher für die Hybris der mächtigen Nation. Weniger Traum vom Fliegen, sondern dieses Gerät soll den Gegner vollständig vernichten. This is the end.